Упражнение 6, страница 97. Ist der Sommer die beste Zeit für Erholung? Fahren die Stadteinwohner gern ins Grüne? Regnet es manchmal im Sommer? Sind die Tage im Juli sonnig? Spielen die Jungen gern Fußball? Kann Ihr Freund gut Schach spielen? Sind die Straßen am Sonntag besonders belebt? Wird es im Herbst von Tag zu Tag immer kälter? Regnet es im Herbst oft? Schneit es im Winter? Haben die Schulkinder im Winter Ferien? Rodeln die Kinder gern?